sind wir, das ist unser Leben. So wird es immer weitergehen, für immer Kategorie C. Wir sind heute wenig schlagen, Gesellschaft ist ausgeschlagen. Für immer Kategorie C. So sind wir.